Ich komme zum letzten Mal zu Ihnen, fuhr Raskolnikow düster fort, obwohl er doch erst zum ersten Mal gekommen war. Ich werde Sie vielleicht nicht mehr sehen. Sie verreisen? Ich weiß nicht. Alles hängt von morgen ab. Dann werden Sie morgen nicht zu Katharina Iwanowna kommen? Sonjas Stimme bebte. Ich weiß es nicht. Alles hängt von morgen früh ab. Aber darum handelt es sich nicht. Ich bin nur gekommen, Ihnen ein paar Worte zu sagen. Er erhob seinen nachdenklichen Blick zu ihr und bemerkte erst jetzt, dass er saß, während sie noch immer vor ihm stand. »Warum stehen Sie denn? Setzen Sie sich doch«, sagte er mit plötzlich veränderter, leiser und freundlicher Stimme. Sie setzte sich. Er blickte sie gütig und fast mitleidig eine Weile an. »Wie mager Sie sind. Sehen Sie nur Ihre Hand an. Ganz durchsichtig. Diese Finger wie bei einer Leiche.« Er nahm ihre Hand. Sonja lächelte schwach. »Ich war schon immer so«, sagte sie. »Auch als Sie noch zu Hause lebten?« »Ja.« »Ach, selbstverständlich, ja«, sagte er abgerissen, und sein Gesichtsausdruck und der Ton seiner Stimme veränderten sich plötzlich wieder. Er schaute sich noch einmal im Zimmer um. »Sie haben das Zimmer von Kapanaumov gemietet?« »Ja.« »Die wohnen wohl dort hinter der Tür?« »Ja. Sie haben auch solch ein Zimmer.« »Und Sie leben alle in einem Zimmer?« »Ja, in einem Zimmer.« »Ich würde mich nachts in Ihrem Zimmer fürchten«, bemerkte er düster. »Die Wirtsleute sind sehr gut zu mir, sehr freundlich«, antwortete Sonja, die immer noch nicht zur Besinnung gekommen schien und wohl auch nicht zu kombinieren verstand. »Und alle Möbel und alles, alles gehört den Wirtsleuten. Sie sind sehr gut und die Kinder kommen auch oft zu mir.« »Das sind doch die, die stottern.« »Ja, er stottert auch und ist dazu noch lahm. Und die Frau auch, das heißt, sie stottert eigentlich nicht, sie spricht bloß nicht alles aus. Sie ist sehr gut. Er ist früher Leibeigener gewesen, und sie haben 7 Kinder. Aber nur der Älteste stottert, die anderen sind nur immer krank und stottern nicht. Aber woher wissen Sie denn das?« fragte sie ein wenig verwundert. »Ihr Vater hat es mir damals erzählt. Er hat mir auch alles über sie erzählt. Auch das, wie sie um 6 Uhr fortgingen und um 9 zurückkamen. Und auch das, wie Katharina Iwanowna an ihrem Bett die ganze Nacht auf den Knien gelegen hat.« Sonja schwieg betreten.